smack bang in mij van mijn neer. Push smack bang in mij van mijn neer. Hey, sorry baby, speed, hallelujah. Bring ein paar Ticks und wir drehen Clips in meiner Suite, hallelujah. Baby ist ein Freak, hallelujah. Dirty Talk aus ihrem Mund ist Poesie, hallelujah. Yeah. Hallelujah. Ich glaub, ich muss dich einfliegen. Allein das Ticket kostet zwei Riesen. Baby, das sind Peanuts. Split up an, ich mach die Position im Spielplatz. Blütenhonig in meinem Vollbart. Baby, willst du sehen, wie ich die andere ficke? Er muss stramm stehen wie ein Soldat. Von mir aus bring die ganze Clique goldener Käfig rund um die Uhr. Halt dich gefangen wie Rapunzel im Turm. Ihre Freundin will auch ab ne Message mit Bill. Zimmer Nummer ist Beverly Hills. Bitches mit Attitude. Körper überzeichnet so wie Betty Boo. Keine Ahnung, warum sie mich Daddy ruft. Bitch, ich bin jünger als du. Sorry, baby, speed, hallelujah. Bring ein paar Ticks und wir drehen Clips in meiner Suite, hallelujah. Baby ist ein Freak, hallelujah. Dirty Talk aus ihrem Mund ist Poesie, hallelujah. Hallelujah. Yeah. Yeah. Ich glaub, ich muss dich einfliegen. Ich bin nicht der Richtige für Sightseeing. Du bist meine Tinkerbell. Der Wein, den du trinkst, kostet einen Monat Kindergeld. Blütenhonig in meinem Vollbart. Candlelight Dinner. Sweet ist riesig wie ein Walmart. Drei Engel, ein Zimmer. Sie sagt, ihr Mann ist zum Training gegangen. Ich sag, ihr trommelt die Mädels zusammen. Sie schreibt ihm, Schatz, ich hab wenig Empfang. Lässt das Telefon aus und den Edelring an. Meine ganze Fresse voller Lippenstift. Sie ruft, oh mein Gott, obwohl sie Artistin ist. Leg mal die Kondome weg, ich bitte dich. Du schaust uns erstmal nur zu. Sorry, baby, speed, hallelujah. Bring ein paar Ticks und wir drehen Clips in meiner Suite, hallelujah. Baby ist ein Freak, hallelujah. Dirty Talk aus ihrem Mund ist Poesie, hallelujah. Komm, mein Baby, komm, wir fahren Uber. In einem Ferrari, nie mehr U-Bahn. Komm, mein Baby, komm, wir machen Luba. Sie sagt Halleluja, Halleluja. Oh, schade, sie liebt die Designer-Boutiquen. Ich kaufe da nichts, denn ich weiß, sie verliebt sich. Oh, und immer wenn ich gehe, lässt sie aus dem Steam.